Essen pflanzen kann. Da lebt so manches Tier. Ein kampfrommender Haushalt in Glyphen in the Kompost. Gott schuf mich aus Obst, Gemüse und Teebeuteln. Meine Freunde sind der Schimmel, die Fäule und der Gammel. Meine Mutter ist die Gülle, mein Vater ist der Mist, meine Schwester ist ein Junkie und mein Bruder ein Faschist. Ist eine sozialistische Erfindung! Nee, das ist eine bayerische Erfindung, du Arschloch! Schweinesau, du! Saugweiß! Monster ist im Garten, es zählt zu den exotischen Arten, es lebt im Kompost und sieht komisch aus.